Philosophen diskutieren über personale Identität, Psychologen über Identitätsschutz und Politikwissenschaftler über Identitätspolitik. Auf den ersten Blick scheint es sich um drei grundverschiedene Phänomene zu handeln, in denen nur zufällig das Wort Identität vorkommt. Auf den zweiten Blick jedoch haben alle drei einen Ursprung in unserer moralischen Identität, die sich darin äußert, dass wir uns über unseren moralischen Charakter definieren, das Denken identitätsschützend und dass Gruppenzugehörigkeit im Kern moralisch ist. Deshalb kann die Vernunft Fragen nach Gut und Böse nicht abweisen, wie Kant sagen würde, aber ebenso wenig Fragen nach der richtigen Politik und der eigenen Identität. Kurz gefasst, unsere Moral ist essentiell für unsere Identität. Daher neigen wir zu identitätsschützenden Denkfehlern, die eine kognitive Dissonanz auflösen, wenn Fakten oder Argumente unseren Werten widersprechen. Der Vorwurf, Lügenpresse und die Verbreitung von Fake News und Verschwörungstheorien sind somit zwei Seiten derselben Medaille. Sie entspringen dem Wunsch, dass die Welt zum eigenen moralischen Kompass passt, der von der Gruppenidentität bestimmt ist. So nutzen selbst mathematisch versierte Probanden ihren Scharfsinn weniger, um Fakten zu erfassen, sondern um vielmehr das Selbstbild ihrer Gruppe zu verteidigen. In großen Gruppen herrscht Nichtwissen über die genaue Gesinnung der jeweils anderen. Darum verspüren Menschen einen Konformitätsdruck zur moralischen Vereindeutigung, indem sie mehrdeutige Botschaften vermeiden und dafür klare Tugendsignale senden. Weil sowohl die eigene Identität als auch die Gruppenzugehörigkeit eindeutig sein müssen, lässt die Alltagsmoral im Gegensatz zum Recht oder zur Ethik selten Graustufen oder Komplexität zu.